Patient. Glaube an die Freiheit, Freiheit und das, was es ist, ist. Glaube an Deutschland, denn du bist ein Nationalist. Gegen Juden in dieser bitteren Zeit. Sie haben das Volk geschändet und Lügen, Lügen. 6 Millionen Lügen, Lügen. Ein Märchen der Hellzeit. Stehe als Nationalist für Deutschland.